Ich kam aus Alabama über den großen Teich daher. Und ich hatte kein Pyjama und auch keinen Strohhut mehr. Als ich meine Braut verließ, da sprang sie hinter mir ins Meer. Doch die beste Braut des Kriegers ist bekanntlich das Gewehr. Oh, Susanna, das ist schon lange her. Darum wein dir nicht die Augen aus, wenn ich nicht wiederkehr. Oh, Susanna, das ist schon lange her. Darum wein dir nicht die Augen aus, wenn ich nicht wiederkehr. Als ich aus Alabama zog, fiel der Regen dick und schwer. Und es regnet bei der Überfahrt und in Frankreich noch viel mehr. Und es regnet in der großen Schlacht und der Himmel wird nicht leer. Und es regnet auf den Mickey-Quert und auf das ganze Heer. Oh, Susanna, drum weine nicht so sehr. Wir haben nasse Brocken an, doch ein trockenes Schießgewehr. Und wenn du in Alabama hörst, dass wieder Frieden wär, dann nimm dir einen Cornet Beef, Konservenmillionär. Lehn deine Wang an seine Wang und sprich, you are my care. Denn dein Mickey war ein Feldsoldat und das ist heute nicht mehr fair. Oh, Susanna, das Leben ist nicht schwer. Und für einen toten Bräutigam kommen tausend neue her. Oh, Susanna, das Leben ist nicht schwer. Und für einen toten Bräutigam kommen tausend neue her.